Anlässlich des 68. Gründungstages der DVJK gab die bulgarisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft die Bultang September Nummer heraus. Die polnische Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea veröffentlichte eine Erklärung.